1 live. Noob und Nerd. Die WG mit Manuel, Dennis, Ruffelkopter und Sie. Dennis? Wohnzimmer. Dennis, geh mal bitte durch die Küche. Okay. Alles ganz normal. Der Boden ist völlig verklebt und du bist dran mit Wischen. Das habe ich doch vor Jahren schon mal gemacht. Das muss man immer wieder machen. Nicht, wenn man danach abspeichert. Dann beginnt das Leben ab da. Hi, Sie. Hi, Manuel. Was machen deine Socken auf dem Küchenboden? Naja, die hängen immer am klebrigen Küchenfußboden fest. Und da ziehe ich dann lieber meinen Fuß raus und bestelle neue Socken im Internet. So ist das Leben halt. Du bist genauso peinlich wie damals, als du mit mir und meinen Freundinnen Charade gespielt hast. Und was ist das? Manuel, nimm den Finger aus dem Po. Aber mir fiel nichts anderes ein für Mexiko. Gott sei Dank, unser Vermieter kommt. Tag, ihr Fellpantoffeln. Tag, Herr Braunschweig. Die Jungs wollen den Küchenboden nicht wischen. Haushalt ist halt Krieg. Das kenne ich noch aus der Kaffeeautomateneinweisung bei God of War. Also, Kratos, was musst du machen, um einen Kaffee-Latte zu kriegen? Ich hole mir die Klinge des Olymps und stoße sie Zeus ins Herz. Nee, so geht ein doppelter Espresso. Passt doch mal auf. Lasst euch von Noob und Nerd wecken mit der 1Live-App. Alle Infos auf 1Live.de.